Vom Hundertsten ins Tausendste reden wir. Das ist die sogenannte Assoziationstechnik beim Sprechen. Man redet, was einem einfällt. Wenn ich mitten im Satz, weil ich das Wort Meiereizentrale erwähne, auf durchlöcherten Käse komme, darf ich doch. Darf ich doch, ist doch lustig, ist doch Schöpfung, ja? Man kann ruhig völlig durcheinander sprechen. Ich nenne das Assoziationstechnik. Also was man assoziiert mit dem Kopf, ist schöpferisch und muss durcheinander gesprochen werden. Wenn man dann eine Stunde nach dem Gespräch, ihr seid alleine oder du bist alleine, ich bin alleine, dann wird das erst eine Komposition. Jetzt mal die Sprache her. Das geht ja los mit hm, ha, hm, hm, hm. Die Sprache ist ja Geräusch. Wir nennen die ja nur Sprache. Das Wort Sprache ist so wie das Wort Ethik. Das stimmt gar nicht zur Sprache, zur Rede. Geräusche, müssen wir sagen, machen wir. Wenn wir Geräusche zur Sprache sagen würden, dann würde sie entwerteter sein, ja? So Sprache ist schon so her, klingt das schon so gehoben, ne? Aber Geräusche aus dem Mund. Ja, was macht der denn für Geräusche mit dem Mund? Na, hör mal zu, der spricht wie Marcuse, interessante Geräusche. Oder wie Adorno, der ist dann ganz mit Klaviergeräusch dabei. Oder der spricht wie Heidegger, ja, mit Weihrauch. Ach, so wird die vereinfacht. Dann kam einer an und sagt, nimm alles wörtlich. Ist besser, nimm alles wörtlich. Also ich heiße Müller, dann denkst du, ich bin einer aus dem Mehl, ich komme aus dem Mehl, ich habe was mit Müll und mit Mehl zu tun. Und einer heißt Krause, da denkst du, der weiß nicht richtig Bescheid, wenn er Krause heißt, der denkt Kraus im Kopf. Nimm alles wörtlich, das war der beste Einfall. Als Baby hat man gemacht, Mama, als Baby, ja? Und dann sind so die Worte dazugekommen, ne? Was man schon sagt, Worte, aber Geräusche sind es. Wir alle mit dieser europäischen Besetzersache, dass wir Sachen besetzen, wir haben vergessen, dass wir Sachen besetzen, die weggeschmissen wurden. Ja, das wollte ich erstmal als Prinzip sagen. Also, da sind, wie in der Wegwerfgesellschaft, Sperrmöbel auf der Straße. Da sagt noch keiner was, wenn man sich die mitnimmt. Wenn aber Häuser stehen als Sperrmöbel, ja, und die stehen als Sperrmüll rum, und dieses Bewusstsein hat kein Besetzer mehr, sondern der hat plötzlich ein Bewusstsein, dass er die Bauindustrie in der Stadt, die falsch gelaufen ist, neu aufbauen muss. Und das tut weh, das gibt Widerspruch, da muss man sich selbst zerstören. Natürlich geht es nur um die Bauindustrie, es geht im letzten Endes nur um Kohle bei der Besetzer. Und die Besetzersache ist eben eine Anti-Geld-Sache, weil da sind weggeworfene Sachen. Die nehmen wir uns. Das ist so eine freudige Angelegenheit. Da kommt doch niemand an und sagt, wie Lummer, ja? Also ich meine jetzt als Vertreter der Gesellschaft. Mann, da haben wir was weggeworfen, das wollten wir ja gar nicht, dass das jemand findet. Es war doch aber weggeworfen, wir wissen es doch. Darüber hat ja niemand im Parlament gesprochen, dass es weggeschmissen war. Wenn nicht einer es nehmen würde, würde ja noch keiner drüber sprechen. Und darum geht's, dass Leute genommen haben und darum wird so viel drüber gesprochen. Also Lummer verkörpert eine Gesellschaft, die sich nur als Rächer, als an kleinen Leuten, wie wenn Ameisen laufen und immer sagen sie, lass uns doch einmal auftreten auf die Ameise, es macht keinen Spaß. Unglaublich, ja. Brutal kann man da gar nicht mehr sagen. Pervers sind gar keine Ausdrücke dafür. Für uns Peoples. Ja, wir Leute, die wir auch auf der Erde sind und nur was Weggeworfenes genommen haben. Das ist erstmal die Grundlage von einem Besetzer. Verstehst du? Also ist eine Verteidigerhaltung. Also eine, was wollt ihr denn von mir? Ihr habt es doch weggeworfen. Wer das vergisst und nicht immer wieder sagt, kann nur auf eine schiefe Bahn geraten. Wenn der eine andere Ideologie kriegt und jetzt sagt, wir sind die Folge von der APO, das ist, Hausbesetzerpolitik ist Folge von APO. Nein! Es ist die Folge der Wohlstandsgesellschaft. Also hat gar nichts mit APO zu tun. APO hatte was mit Marx zu tun. Ja? Ist veraltet, total veraltet. Da ist kein Funken mehr rauszuschlagen aus diesem Marx. Sondern hier ist was etwas völlig Neues. Wir haben uns Staumüll genommen aus der Gesellschaft. Und plötzlich hat die Gesellschaft gesehen, ach Moment, ja, da entsteht ja eine neue Gemütlichkeit. Du, pass mal auf. Ich habe noch eine ganz andere Ansicht über die ganze Hausbesetzer. Es ist ja auch in Amerika Mode und in England, ja in der ganzen Welt. Wir sind total auf den 20er-Jahre-Trip damit auch. Vergiss nicht, diese Jugendbewegtheit hat uns den Hitler beschert. Ja? Was wir machen, wir sind alle auf einem Trip in Berlin mit diesen 20er-Jahren hier. Und zwar nicht, weil man den Hitler nicht erkennt. Wir haben auch den Faschismus voll mit drin in den Grünen und in der AL, aber wir können ihn verarbeiten. Und das müssen die Leute im Bewusstsein haben, ja? Dass sie die Faschisten sind heute, aber die Leute, die zu akzeptieren sind. Wie zeigt sich der Faschist als Demokrat? Ja! Ich habe es damals noch bezweifelt als Kabarettist. Aber heute zeigt sich der Faschist als Demokrat. Und wo? Bei den Hausbesetzern. Inwiefern? Na, er übt noch. Sonst wäre er ja schon in der Regierung. Aber im Parlament ist er schon. Wir sind die Faschisten von gestern, weil ich habe dir doch gerade gesagt, jugendbewegt sind wir. Wir wollen eine neue Welt. Sieh mal, dieser Wohnungsnot, sie lügen sich doch in die Tasche. Gib doch nur Wohnungsnot deshalb, weil du nicht mehr zu Hause wohnen willst und ich, sondern weil wir alleine wohnen wollen. Darum gibt es doch Wohnungsnot. Und weil wir plötzlich sagen, ach Moment mal, ich muss ein Zimmer dort haben, ich muss aber auch noch eine Wohngemeinschaft haben. Ja? Wieso? Na, das gehört zum Luxusleben. Ich muss sowohl in der Wohngemeinschaft sein, wie auch ein Zimmer für mich haben. Das gehört zum Leben. Das verlange ich für Hausbesitzer. Da muss ich wieder auf die APO verweisen, obwohl ich die schon weggesagt habe. Das ist wirklich kein Funken mehr rauszuholen. Aber dafür haben wir gekämpft, für diesen Luxus. Sowohl muss der einzelne Mensch in der Gemeinschaft leben können, wie ein Loch für sich haben. Wir müssen mal dieses Wohngemeinschaft, das WG-Denken erweitern, was sie sich alle nicht getraut haben damals, wo sie gesagt haben, du Schwein, willst nur wieder alleine sein. Na Mann, der Mann muss doch mal alleine sein, um wieder Saft und Kraft für die WG zu haben. Es gibt überhaupt keinen Räumungsstress. Wir räumen freiwillig. Das ist die Grundhaltung dafür, ja? Kriegen wir eine Aufforderung von jemandem, lassen wir uns das Angebot zeigen, meistens ist es so mies, weil sie einem die miesesten Löcher anbieten dafür, anstatt was Besseres anzubieten. Ich sag ja, durch diese vielen Verbote, durch diese vielen Kleinverbote, abgesehen davon, dass Geistesleben verboten ist, ja, Lummer ist ja dafür eine Inkarnation, wir brauchen den ja nicht zu verteufeln, den Mann. Er steht ja für etwas, was er gar nicht will. Er verhindert Geistesleben in der Stadt. Er macht das Kulturleben kaputt. Es entsteht gar keine Kultur. Kein kultureller Gedanke kann im Moment in einem Hausbesetzer entstehen, weil er, wie er es nennt, ich nenne es anders, er nennt es, ich habe den Räumungsfrost im Nacken. Ich nenne es, Mann, ich muss das Bett haben, ich muss Kraft sammeln, Kraft schöpfen, damit ich das Brett nageln kann morgen früh. Dazu muss ich doch kommen. Ende der Bescheidenheit hat das nichts zu tun. Überhaupt nichts, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Eine geistige Selbstverständlichkeit. Und der Mensch lebt erst geistig, bevor er isst. Weil er schreit erst, er hat Hunger. Das ist ein geistiger Vorgang, bevor er isst. Du, das Wort Gemütlichkeit kriegt eine ungeheure politische Bedeutung heute. Und wenn ich das mitgeben kann, jemanden als Hausbesetzer, der gerade Frust hat, für ihn spielt die Gemütlichkeit die größte Rolle. Darum kämpft er so. Das ist eins seiner ganz großen, wichtigen Momente im Leben, ja? Es ist so ungemütlich geworden in der Stadt. Verstehst du? Thank you. Die Linken würden jetzt wieder schreien, Neuss, du meinst Bequemlichkeit. Ich sage nein. Ich meine Gemütlichkeit. Kommt von Gemüt. Verstehst du? Wir wollen auch der Gesellschaft heute mit unseren Aktionen nicht mehr die Besinnung rauben. Wir wollen sie ihnen schenken. Das Größte, was es in dieser Stadt gab, war der Tunix-Kongress. Das war ein Ansatz, da hätte ich hingehen sollen und reden, weil ich gesagt habe, der Sinn liegt darin, nichts zu tun, nicht zu arbeiten und trotzdem keine Langeweile zu haben. Dann haben wir das Problem der Zeit bewältigt. Darin liegt der Sinn, mehr ist nicht? Nein. Bei den ganzen Waffen, Friedensbewegung, was ist das denn? Sag ich, ach, Industrie von morgen suchen sie. Es ist doch nur Beschäftigungsproblem, Friedensbewegung. Die würden doch längst offen reden können, Regen und Brezhnev. Es geht darum, wie beschäftigen wir unsere Leute. Ja, wollen wir sie immer noch Waffen machen lassen? Darum geht's doch. Und da sie die ganzen Maschinen auf Waffen haben, ja, und keine anderen Maschinen haben, müssen wir, die Hausbesitzer, eigentlich sagen, schafft euch doch eigentlich mal andere Maschinen an, zum Produzieren. Und nicht gegen Maschinen sein. Weil alles geht nicht auf einmal, ja. Alle Maschinen abzuschaffen, also Maschinenstürmerei und Jugendbewegtheit ist auch in unserer Bewegung drin. Die müssen wir auch beherrschen. Wir dürfen keine Maschinen stürmen, weil wir jede Maschine brauchen. Ich garantiere, wenn du mich vor 10 Flakgeschütze sitzt, fällt mir bis abends ein, was ich daraus friedliche Sachen mache. Ja? Aus 10 Flakgeschützen, jede unterschiedlichste Art. Brauchst nur ein neues davor zu setzen, abends hat er auf dem Papier stehen, was wir daraus machen. Aber beschäftigt sich ja keiner damit, sondern sagt nur Abrüstung. Scheiß auf Abrüstung! Ja? Ich bin ein Kriegshetzer, damit du Bescheid weißt. Aber ich bestehe auf Gemütlichkeit dabei. Wenn aus den Instandbesitzern mal der Alkohol verschwinden würde, sie aber trotzdem die Alkoholiker als ihre Brüder betrachten würden, weil die doch im Geist rumfummeln und nicht wissen, was sie tun. Das sind doch die echten Christen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist doch Alkoholseuche, ja? Das bist du dir doch klar darüber. Aber darum doch keine Feindschaft. Da doch nicht mal Mitleid. Trinkt ruhig Alkohol, so viel wie es geht. Dann muss ich eben führen, sagt man als Kiffer. Du führst auch. Ich sag dir, ich bin wirklich kein Faschist geworden, aber der Hitler in jedem ist nun mal eine Tatsache und der muss beherrscht werden. Sonst kommt er an die Oberfläche. Verstehst du das? Gerade wenn er kifft, muss er seinen Hitler voll im Griff haben. Und immer sagen, schön Demokrat bleiben, du alter Sauerzahn. Hausbesitzer haben auch ein Pennerbewusstsein. Vergiss das nicht. Sind ja meist auch Alkoholiker, weil sie ja nicht geistig arbeiten. Haben sie ein Berberbewusstsein. Und das Berberbewusstsein ist schon mal ein sehr gutes Bewusstsein. Das ist zum Beispiel ein friedliches Bewusstsein. Komischerweise sind die Berber, die du so kennst, ja, die Dauersäufer, die es überstehen, also sind die Fixer, die das vertragen, das Zeug. Es gibt ja solche Leute, ja. Also das sind Berber, die wollten sich mit Alkohol umbringen und haben es überlebt. Verstehst du? Das sind komischerweise friedliche Leute. Darum, nochmal komme ich zurück auf Tunix. Das ist die geistige Haltung für einen Tunixer. Warum nichts tun? Was ist der Grund, nichts tun? Na, bevor wir diese Welt ändern, muss doch Besinnung sein, das ist doch klar. Hier kann man doch nicht Hals über Kopf ändern, es gibt doch immer wieder eine neue Industrie. Siehe Umweltindustrie von morgen, ja, die wir ja heute schon haben. Ich fürchte mich schon vor den Umweltschützern. Ich finde, die Welt riecht immer noch wie vor 50 Jahren. Die sollen die mal so lassen. Wir können die gar nicht versauen. Die ist einmalig gemacht, die ist nicht versaubar, die Welt. Echt nicht. Die ist durch 100.000 Granaten und der Atombomben von Hiroshima nicht zerstörbar, diese Welt. Es ist eine geistige Welt. Verstehst du? Und Geist kann man nicht anfassen. Wenn du also deinen Körper verloren hast, dann bist du meinetwegen auch ein Racheengel, ein Geistiger, ja? Aber du bist anwesend. Und wenn der Mensch weiß, er lebt immer, dann braucht er ja nicht zerstören. Und da die Hausbesetzer wissen, mehr wissen als die übrige Gesellschaft. Also jetzt sage ich ruhig mal, obwohl das Wort nicht falsch verstanden werden darf, eine geistige Elite sind. Darum ziehen sie sich ja so an, darum gibt es ja Punk, weil es eine geistige Elite ist. Was denn, das sind Leute, die was auf dem Kasten haben? Eigentlich ist, wer Punk ist, ein Wissenschaftler. Eigentlich. Es ist nur recht versaut worden, es ist Mode geworden, ja. Aber eigentlich war mal, wer Punker ist, also wer sich absichtlich richtig niedrig anzieht, ein ganz großer Geisteswissenschaftler, mit dem man gern zusammen ist, von dem man was mitkriegt. Nicht vergessen in der Hausbesetzer-Szene das, ja. Weil wird zu viel geblöfft, verstehst du? Wird zu viel geblöfft. Und da ist die Gesellschaft, die ja räudig ist und doof, ganz klar, wie ein Hund, der lässt sich nicht betrügen, so ein Hund, ja. Du kannst ihm da keine Wurst hinhalten als Hausbesetzer, du musst schon geistig was zu bieten haben. Auch der Lummer ist anfällig, jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Ist ein ganz weicher Knabe, ein ganz weicher Knabe. Ein liebes Wort und er fällt dir um den Hals und sagt, ich zieh morgen mit ein. Ich schwör's dir, ich weiß es ganz genau. Der Lummer gehört dazu. Ein Mensch wie du und ich, ein Liebling der Nation kann das werden, ja? Aber er hält sich fest an der Ansicht des Volkes über Strauß. Ich sag noch nicht mal an Strauß selbst, weil Strauß ist auch ein Ass, ja? Er ist ein ganz hervorragender Landwirt und fällt der AL automatisch in den Schoß als Landwirt, ja? Vergiss nicht, der Mann kann ohne Land nicht leben. Man vergisst, denkt immer, Lummer ist eine ganz andere Hochzeit, das ist ein Messknabe. Also einer, der sagt, ach, ihr seid die wahren Götter, die wirklichen Friedensstifter. Das Einzige, was ich sagen würde, macht nicht so viel Jesus, also nicht so viel Gewalt, ja? Wenn man so geistig arbeitet, dann denkt man oft, Mensch, es ist ja so, wir sind ja alle gleich. Wir sind ja alle aus einem Stück, merkst du nicht? Ich habe eben einen Gedanken gehabt, den hat Alfred ausgesprochen. Es gibt ja gar kein geistiges Eigentum. Erstmal zu dem Ganzen richtig. Aber das Wunder der Schöpfung nicht vergessen. Jeder hat ein Ego. Und das Ego darf nicht verachtet werden, sondern will geliebt sein. Und darum spielt die Liebe doch eine ganz große Rolle in diesem Spiel, ja? Das gehört zum Erdenspiel. Verstehst du, der Böse, der Gute, alles in einem Einzelnen drin. Vergiss nicht, dass diese Gleichmacherei, ja, deshalb so abscheulich wirkt von der AL, also so altkommunistisch, verstehst du? Weil es eben nicht stimmt, weil das Wunder der Schöpfung, also der einzelne Mensch mit seinem Ego, der Gesichtsausdruck beachtet werden muss. Das wollte ich mal sagen. Das können nur wir erreichen, die Hausbesitzer, die Freaks, die Irren, die Wahnsinnigen, die von Psychiatern Gefolterten können das erreichen. Wir müssen der Gesellschaft trotzdem bessere Gesichter zeigen. Also ein bisschen Jesus ist immer noch dabei, ja. Wir müssen ihnen einfach bessere Gesichter wieder zeigen. Eine neue Hippie-Bewegung bitte, schnellstens. Also wieder bessere Gesichter. Weißt du, dass die neidisch werden auf die Gesichter? Und auf die Hausbesitzer-Gesichter kann niemand neidisch sein im Moment. Endlich aus dem Abel ein Ei. Na klar, machen wir nicht nur aus Schwertern Flugschare, aus Granaten Spaten. Apropos Spaten, nur weil der Freiwillige Arbeitsdienst, Reichsarbeitsdienst, RAD, während des Dritten Reiches stattfand, war ja nicht schlecht, ne? Freiwillig und Arbeitsplatzbeschaffung, ne? Nicht schlecht. Aus Atomkraftwerken, Musikstudios, na klar, aus der Maschinenpistole Kalaschnikow kann man einen guten Zigarrenanzünder bauen, na klar, aus einer umgebastelten Pershing habe ich neulich ein Kanu gesehen. Aus dem alten Karabiner 98K will jemand einen Dom bauen. Aus zwei Pistolen kann man einen Lego-Übergang machen. aus allen Jagdbombern eine Wanderausstellung, aus den SS-20, jeder will die ja mal sehen, ein Fernsehspiel, aus Stahlhelmen Kochtöpfe, aus Hinterladern Löffel und Geschirr, aus Cruise Missiles Grenze für Advent, aus den Wehrmachtskantinen Platz für Großfamilien, aus der gesamten Artillerie und allen hochragenden Schiffsgeschützen, aus Panzerabwehrkanonen, aus Exoge und Neutronenbomber, aus allen Waffen, kann man im höchsten Notfall Gärten bauen, Gartenbauausstellungen. Aus vorgeplanten Schlachten könnten wir Berge von Papier errichten. Aus der Hiroshima-Bombe würde ich mit meinem heutigen Wissen ein Boudoir für eine weiße Lady bauen. Wir machen ja nicht alles neu. Wir lassen die anderen besitzen und benutzen das ihre. Wir sind die unaufdringlichste Fantasiebehörde. Jeder Panzerkommandant, jeder Hartöhn-Adjutant ist willkommen, wenn er Ideen braucht. Herr Weinberger, Arbeitsplatzbeschaffung, wie geht das bei Ihnen? Wenn wir mit 100.000 Toten rechnen, brauchen wir 200.000 Leute, die die Särge bauen. Und wenn Sie eines Tages holzige Wälder, Holz, Wälder aus Holz, Waldhölzer nicht mehr wollen, können wir mit den umgerüsteten Waffen von 20 Jahren Lagerung 1 Million neue Stahlwälder, Wälder aus Stahl, Stahlwälder anlegen, die von 7 Millionen Malern und so weiter für Kinder begehbar gemacht werden. Wir wollen ab sofort einfach mitessen am Wehretat. Wenn nicht mehr vom Sozialamt, holen wir uns das Geld von der Bundeswehr direkt, aber nicht mit Gewalt, sondern wie hier angedeutet. Ich habe mir schon 7 Patronenhülsen zu Jointhaltern umgebaut. Und seitdem überhaupt niemand mehr schießen will, sah ich einige Lanzer bei Kaiserslautern, den Starfighter oder was, ein Panther, zu einer Latrine umbauen. Auf diese Waffen war ein fröhliches Scheißen. Aber besser ist, wir brauchen sie auf. Denk mal nach. Ich werde ganz lustig bei dem Gedanken an die vielen Budgets von 1952 bis 1982. Ich kann die Summe gedanklich nicht fassen. Darum bleibt sie unerwähnt. Zu ahnen aber ist die neue Quelle frischen Wohlstands. Lasst uns, Kameraden, was wir bezahlt haben, Kameraden, in 30 Jahren, Kameraden, endlich verbrauchen. Alle Depots sind voll, alle Kasernen versorgt, jeder Sold wird gelöhnt. Na dann ran an den Speck, ran an den Speck. Für alle, die wissen, was man aus einer Wasserstoffbombe noch machen kann. Mir fällt wirklich nur ein Skiabhang ein, ein gut gesteckter Slalom. Für alle, die wissen, wie man von Japan lernen kann, ohne dass abgeworfen wird. Für alle Unteroffiziere, Offiziere, Soldaten, Kameraden, wir machen nicht alles neu. Auf eure Uniform kommt in jedem Fall Farbe. General, General, wag es! General, wag es! Den Sprung zur Sabotage, zum Dreifachbeschluss. Ist ja alles nicht so schlimm, weil ich gehört habe, die Hausbesitzer werden jetzt alle Künstler. Unheimlich viele Kabarettensembles, Kapellen, wilde Maler und alle Häuser werden nicht instand gesetzt, sondern Kunstwerke. Ja, und aus dem Nicht-Wohnen-Können wird eine Tugend gemacht. Hier, guck mal, ich habe kein Bett zustande gebracht. Ach, guck mal da, ich habe keine Wasserleitung zustande gebracht. Was ist denn das? Das ist der Filmpreis in Rost. Also die ganzen Leute, die jetzt Instand besetzen wollen und das nicht schaffen, sollten doch Kunst daraus machen, sage ich. Denn das Instand besetzen ist ja doch nur Langeweile. Ein normales Bett bauen, eine normale Wasserleitung bauen, eine normale Dachrinne bauen, ist ja pure Langeweile. Darum sind wir ja nicht Handwerker geworden, weil wir den Beruf langweilig fanden. Machen wir doch Kunst draus. Das Wasser muss doch auch irgendwie anders zu befördern sein. Machen wir doch Kunst draus. Das Bett muss da auch irgendwie anders hin. Der Tisch, machen wir doch Kunst draus. Ja, lass doch mal sehen. Was glaubst du, was da für Kunst rauskommt? Da kommt Kultur raus, nicht nur Kunst. Da kommt eine ganz neue, und das wollten die eigentlich. Das war ihre Utopie, die Instandbesitzer, ja? Die wollten eigentlich ein neues Leben vorzeigen. Wie ja damals schon die Kommune am Stütti mit Teufel, Langhans und Dings ein neues Leben vorzeigen wollten und auch teilweise vorgezeigt haben, es aber gar nicht innerlich geschafft haben, geistig zu vollziehen. So hat die Gesellschaft es von ihnen abgesaugt, ja? Erst mit totalem Hass und dann natürlich immer mit mehr Sehnsucht, immer mehr Leute wollten so leben, so frei herumficken und das Ficken gar kein Problem mehr ist. Mich, sagt der Lehrling mit 18, belastet das. Ich habe die ganze Woche zu tun, wen ich nur heute Abend wieder ficken kann. Wird sich einer mit mir einlassen, es belastet mein Leben. Ich bin bis 25 besetzt mit diesen täglichen Gedanken. Kriege ich die rum, kriege ich sie nicht rum? Und da war doch die Kommune ein Akt der öffentlichen Befreiung, ja? Muss man auch mal ins Nachhinein sehen. Und denen ein sogenanntes Penisdenkmal am Stuttgarter Platz setzen und ein Scheidendenkmal oder sowas. Stell dir mal vor, der erste Kommandeur von der Münchner Panzerbrigade hat uns 4 alte Panzer geschickt. Was alte? Neue? Nagelneue, noch nie benutzt? Noch nie benutzte, hat er uns geschickt. Daraus sollen wir Kunst machen. Ja, da gibt es dort eine Menge zu tun für die Alternativen. Da haben sie uns 50.000 Karabiner 98K zugesandt in die Fabrik am Viktoriagelände. Juppi soll aus 50.000 Karabiner 98K ein Blumengemälde machen auf einer Wiese mit Vasen für Nelken einzeln, ja. Ich meine nur, Kunst ist zu machen, weil so viel Material da ist. Wir können, zum Beispiel wundere ich mich, dass die aus Stahl nicht mehr machen, ja, die Leute. Wo doch Stahl, wir haben noch eine Stahlindustrie und weil kein Krieg ist, verkaufen wir nichts. Ja, warum gibt es denn keine Schallplatten aus Stahl? Zu schwer? Ach, kann aber nicht schwer genug sein. Ja? Ja, warum gibt es denn keine Schuhe aus Stahl? Warum gibt es denn keine Handschuhe aus Stahl? Warum gibt es denn das nicht aus Stahl? Kann man da alles machen? Und wenn man gar nichts mehr machen kann aus Stahl? Na, da machen wir einen herrlichen Stalin. Da bauen wir uns da ein Denkmal aus Stahl. Viel mehr Denkmäler bauen. Und Blumen dran an die Denkmäler. Warum? Die Denkmäler schmelzen wir später wieder ein und machen neue Denkmäler. Das Rathaus Schöneberg, wo wir reden müssen, das zu verpacken, ist ja nur doof. Da kann man auch sagen, das ist eine Quatschbude. Ist ja keine. Da werden ja die Sachen besprochen, die gemacht werden sollen. Da wird ja tunichst zum Höhepunkt geführt. Da müsste ja den Leuten vorgemacht werden, wie man von der Langeweile zur Muße machen kann. Nicht wie Lummer und Präsident Rebsch im Bett in den Massagesalons der Stadt, also auch privat gesehen, sondern die Muße setzt oberhalb des Gürtels ein, ja? Da, wo der Nabel ist, da oberhalb, nicht nach unten Richtung Ei oder Stock, sondern nach oben Richtung Gehirn und genau darüber, übers Gehirn. Also genau da, wo Lummer und Rebsch, immer die beiden wieder als 6 Idioten der Stadt genannt, ja, von mir persönlich, da, wo der Orgasmus bei denen stattfindet, da setzt unsere Weisheit ein. Verstehst du? Dadurch, dass wir die Leistung vergöttern, erkennen wir keine mehr an. Wie lange haben wir schon die Nation vergöttert?